22:12 Uhr. Nachtschwärmer Spezialzeit wieder mit. Charlie 2000. Hallo. Welcome. It's My Life Talk Talk, ganz frisch abgemischt. 22 Uhr, 17 Minuten. Und in der ersten Stunde haben wir mindestens noch ein Gewinnspiel. Ich höre mit meiner Frau verknuckern Radio. Radio bis in die tiefe Nacht. Wenn ich des Nachts den Antennrich ehren tu, dann schläft ganz Rumsendorf in dieser Ruhe. Ja, ja, wir hören Baby Gott so gerne Radio. Radio bis in die tiefe Nacht. Wollt ihr so glücklich sein wie wir, dann macht es gerade so. Es redet Lösung, liegt im Radio. Ach ja, Frau, jetzt müssen wir mal Radio hin. Der klingt nach Surfen, nach Wasser, nach Kühlung. Komm, Charlie, lass das, Charlie. Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Ja, Achtung, aufgepasst, da gibt's was Neues bei Charlie. Und dann werde ich mit dir aus. Kommende Freitag am 5. Juli, da ist Charlie in Scherzheim. Scherzheim ist bei Lichtenau in der B36 im Festzelt. Und dann ist überall geplant oder steht am Programmzettel, zum Teil auf den Plakaten. Samstag, 6. Juli kommt der Samstag, Appenmayer. Fällt aus, muss ausfallen. Da ist aus Versehen eine Doppelbelegung in der Halle. Das kommt von der totalen Organisation. Also, Charlie setzt am kommenden Samstag aus, nur am Freitag am kommenden. Die Diskothek, wo er die neuesten Platten spielt. Dann eine Woche später, am 11., nämlich am nächsten Donnerstag, da ist dran Unshorst. Und zwar aus Anlass zu Beginn der Sommerferien. Unshorst ist bei Bühl im Festzelt. Am Freitag, 12., Schuttern, Friesenheim Schuttern im Festzelt. Und Samstag, 13. Juli, Greffern, auch im Festzelt. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Ja, und jetzt geht's gleich los mit dem Gewinnspiel. Viererblock wieder, Mixe ohne Ende. Das hier ist die erste Frage. Wie heißt diese Gruppe? Und das sind die zwei besten Songs von denen zusammengemixt. Verschiedene Nachwerfer sind total auf Draht, die rufen schon wieder an. Wir haben aber einen Viererblock, hier ist die erste Frage. Jetzt kommt die zweite. Zweite Frage, wie heißt diese Gruppe? Thank you.

22.33 Uhr. Hier ist das Nachtschwärmer Gewinnspiel. Wir sind gerade bei Frage 2. Da ist die Frage, wie heißt diese Gruppe? Und das ist ein ganz toller Mix von ihr. Und Viererblock haben wir, also vier Fragen für einen Block. Und das gibt dann 10 Mark, wer das zuerst richtig weiß. Der Mix, ne? Also, die Frage Nummer 2 war das hier. Und jetzt geht's weiter mit der Dreier. Wie heißt dieser Interpret? Taking you nowhere. Angel, come, little baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. We'll be right back. genius, snuck off to the city, strung out on lasers and slashback blazers. Tja, unter anderem hat dieser Interpret schon mehreren starken Filmen mitgespielt, genau. Letzte Frage, wie heißen die zwei, die jetzt hier kommen? In einem Spezial-Remix. Nightbush City Limits. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt and wait for the no smoking sign? Thank you. Thank you. Thank you. Thank thank thank thank thank thank you. Gewinnspiel. 07221 700 und 337. Gewinnspiel. Aber das wisst ihr schon, wenn sage ich das. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Hello, hello, hello. Agent of Liberty. Can I help you? Hello. Eins haben sie auf 44 zwischenzeitlich. Meine Kandidaten sind dran, meine Leitungen laufen auch schon heiß. Jetzt habe ich den ersten Kandidaten und das ist der Rainer aus Ludwigshafen, ja? Ja, hallo. 24 Jahre alt, Rainer. Jawohl. Ja, jetzt erzähl mal, was da alles drin war in diesem Mixen und also, was alles. Von Ihnen auf dem Roll. Ja? War Tina Turner. Eigen Tina Turner, richtig. Und war David Bowie. David Bowie, ganz genau. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Und das erste? Überleg mal. The Only Way Is Up. Das war das bekannteste von denen. Musste passen? Schade. Tschüss nach Ludwigshafen. Wolfgang aus Gönningen, 42 Jahre alt. Wolfgang, wo liegt denn das Gönningen? Erzähl mal. Kilometer von Reutlingen. Aha, alles klar. Ja, was meinst du, was das erste war? Hey, mit 42. Das ist ja super. Absolute Spitze. Wolfgang, die 10 Marke an dir. Bleib dran. Ja, da muss ich echt mal ein Lob aussprechen. Das heißt, die tollsten Radefüchser und Nachtschwärmer. Genau. Sound total. Das stimmt. So, hallo nach Stuttgart. Da kommt jetzt eine Platte, die gewünscht worden ist. Schriftlich. Hier ist der große Private. You are the air, the moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna love you. could keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Leaves of mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Around My Dream, schöner Sommerhit, und diese Platte ging an den Dr. Bailey Udo, und zwar ins Vincentius Krankenhaus nach Karlsruhe. Disco Radio Action. Disco Radio Action, 22:54 Uhr. Wenn es sein muss, in Quattro, genau. Es war ein bisschen Action. Hotel Martinette in Brooklyn, where Bobby Millet and... Immer noch nichts Richtige? Holy, that's played out. Jetzt. Hit it. Come on down. of the cars. On the run, Mr. Come on King Street. Yeah, he was arrested and tested. And the drugs he had in him, he confessed that. Because he's not the youth in this country. Will he provide kind of wool in my dress? Cocaine will blow your brain. And ecstasy will match your life. Cocaine will blow your brain. And ecstasy will match your life. Just wouldn't flow through correctly being that little girl. But daddy don't know won't hurt him. But I'm daddy little girl. But daddy don't know won't hurt him. Daddy little girl. But daddy don't know won't hurt him. Daddy little girl. But daddy don't know. Here comes the music. Uhr. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Radio Ladies First Horoskop mit unserer Hausastrologin Ruth Bauer-Wolf. Für den morgigen Donnerstag wieder. Morgen kommen Sie vor allen Dingen durch zielstrebiges Arbeiten voran. Stier, Sie wirken auf das andere Geschlecht sehr harmonisch und ausgleichend. Nutzen Sie den Tag, um etwas schwierige Objekte anzugehen. Zwillinge, nehmen Sie auch zu kleinen Notlügen keine Zuflucht. Sie bringen ganz und gar nichts ein. Krebs, leicht kommen Sie an wichtige Informationen heran. Der Abend steckt voller Überraschungen und Fantasien. Löwe, Entscheidungen, die eventuell einen Wohnungswechsel betreffen, sollten sehr gut überlegt werden. Der Zeitpunkt ist nicht ganz so günstig. Jungfrau, beherrschen Sie Ihre innere Erregung, toben Sie sich lieber in der Liebe oder im Sport aus. Waage, vielleicht sind Sie etwas unkonzentriert, lassen Sie sich dieses aber nicht anmerken. Sie könnten von Höhergestellten beobachtet werden und man könnte es Ihnen zum Nachteil auslegen. Skorpion, Skorpionfrauen legen mit ihrem morgigen Charme das reinste Feuerwerk bei allen männlichen Geschlechtern. Schütze, Sie haben die besseren Karten in einer Geschäftsangelegenheit. Nur in der Liebe kommt leider ein anderer zum Zuge. Steinbock, alles was mit Finanzen zu tun hat, ist sehr vorsichtig zu behandeln. Keine größeren Ausgaben bzw. Anschaffungen morgen tätigen. Wassermann, unter Umständen bekommen Sie einen wichtigen Tipp, der Sie in schwierige Problemlösungen unterstützt und hilfreich ist. Fische, haben Sie Lust auf was Neues? Dann greifen Sie ganz einfach zu. Den Tee wie immer, Milord? Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Hallo, letzte Nachtschwärmerstunde mit Charlie 2000. Wir haben noch ein Gewinnspiel nachher, ganz klar. Und ganz nebenbei grüße ich alle Manta-Fahrer. Hey! See you. feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow! So, aufgepasst. Charlie 2000 unterwegs. Am kommenden Freitag. Das ist der 5. Da ist Charlie in Scherzheim. Das ist bei Lichtenau an der B36 im Festzelt. I know a place where I can really flip out. Kommenden Freitag, ja. Und kommenden Samstag war geplant Appenweier. Ist abgesagt. Da ist eine Doppelbelegung auf dem Rathaus vorgekommen, kommt ab und zu vor und hat man mich vergessen zu benachrichtigen. Also abgeblasen. Kommender Samstag, 6. Juli, ist nicht Appenweier. Sag's bitte an den Freunden, weil es steht draußen auf den Plakaten. Aber dafür nächsten Donnerstag, der 11. schon wegen Beginn des Sommerferien in Unshorst bei Bühl im Festzelt beim VfB. Und am Freitag, den 12. Schuttan bei Friesenheim. Und am Samstag in einer Woche, am 13. ist dran Greffern. Da geht's auch immer ab. So, alles Festzelt übrigens. Bei diesem Wetter ganz klar. Und da möchte ich in dieser Stelle nochmal dran erinnern an das große Manta-Treffen am 10. August in Altenheim im riesengroßen Festzelt. Merkt euch das jetzt schön vor, Manta-Fahrer. 10. August, Samstag, Manta-Treffen in der Ortenau. In Altenheim, das ist direkt bei Offenburg. Und der beste Manta, der schönste beste Manta, bekommt der Fahrer 1000 Mark. Also, kreuzt euch an den Kalender. 10. August. On the road. Yeah. Wow, Charlie 2000 on the road. Also, weil der Samstag ausfällt, lade ich dann alle auf den Freitag ein. Nach Scherzheim. Die Super Disco. Übrigens, da gehe ich auch hin am Samstag. Hab ja nichts zu tun. Da ist morgen Donnerstag, wie jeden Donnerstag, Stereo trinken. Das war super klasse. Man hat so tolle Leute da. Aber nicht umsonst, denn ein Getränk bestellen und zwei bekommen, das ist Stereo trinken. Aber natürlich nur eins bezahlen. Ja, und das ist doch lange nicht alles. Da ist noch ein Bistro, ein Billard, jede Menge Unterhaltungsmöglichkeiten. Und jetzt eine ganz neue, tolle Sommerdekoration. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Hey, are you ready for disco sound? Thank you. 23.13 Uhr. Was macht das Wetter? Also hier ist mal schwül. Ich muss mir sein Geld immer freimachen. So, jetzt kommt das Gewinnspiel. 10 Marken sind wieder zu gewinnen. Und wir machen wieder einen Viererblock. Genau. Alle Nicht-Alkoholiker bitte den Saal verlassen jetzt. Jugendliche unter 18 Jahren, schwangere Frau. Jetzt kommen die scharfen Sachen. So, da ist die erste Frage. Wie heißt dieser Interpret? Aber abwarten, es kommen 4 Vorstellungen. Alle 4 Fragen müssen beantwortet werden. Okay. Okay, here we go. Johnny Walker, jetzt bist du wieder da. Johnny Walker, ich zahl dich gleich im Bar. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund. Johnny Walker, immer aufgebracht. Johnny Walker, mit dem Rücken an die Wand. Johnny Walker, komm, gieß dich noch mal ein. Johnny, du musst 13 Grad sein. Ich hab's versucht, ich komme ohne dich nicht aus. Wozu auch, du gefällst mir. Kein Mensch hört mir so gut zu wie du. Und Johnny, du lass mich auch nie raus. Johnny Walker, ich glaub nicht an den Quatsch. Johnny Walker, du wärst ne Teufelsfrau. Johnny Walker, von mir aus wusste ich. Johnny, ich fühl mich königlich. Jay Stamp, der Akustiker dabei, wir dancen mal was. Super, ja, das ist die Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, wie heißt diese Sängerin? You turn it back. It wouldn't change a thing. I love him, and I'll give him everything. Just can't wait, das ist unsere zweite Frage. Nach zwei kommt drei. Hey, wer hätte das gedacht? Wie heißt der Sänger? To boldly go where no man has gone before. Ruhig geworden um ihn. Aber ein paar dufte Hits auf Lager. Ehrlich. So, letzte Frage, vierte Frage. So, das ist eine ganz neue Version. Ich möchte wissen, wer hat diese Version mal ursprünglich gesungen? Wie hieß die Gruppe? Der Eisbär ist der unumschränkte Herrscher der Arktis. Der König der Pole. Der Fürst des ewigen Eises. Einsam und stolz streift der Eisbär über Land und Meer. Ein Jäger unter der fahlen Sonne des Nordens. Zwei leuchtende Augen der arktischen Nächte. Vollkommen allein kann nur ein echter Eisbär sein. Yeah. glaube, ich möchte auch noch eins bei sein. Aber nur nicht hier, in diesem Bezirk, wo es ein bisschen kälter ist. So, das waren jetzt unsere vier Fragen. Und es liegen 10 Marken pot. Uhr, zwischenzeitlich, Nachtschwärmer-Gewinnspiel. Die alle angerufen haben, sollen bitte nochmal auflegen, da die Leitung ist total überlassen. Ich kriege keinen rein hier. Bitte nochmal probieren. Hier ist unser Viererblock, 10 Mark liegen im Port. Mann, wie kannst du nur so ausgeglichen sein? Machst du gar keine Therapie oder was? Nee, du, aber ich hab da so ein Programm. Was denn für ein Programm? Machst du Rebirthing oder Fokus? Gehst du in den Isolationstank? Nein. Bist du bei den Schamanen? Haha, jetzt weiß ich. Du hast einen Yogi. Quatsch. Ich empfange da nur manchmal so Wellen. Wellen? Dachte ich mir doch gleich. Was für Wellen? Kosmische Energie? Sphärenklänge? Meldungen aus dem Jenseits? Mehr aus dem Diesseits. Diesseitig? Wie machst du das? Ich nehme mir einfach mal ein Stündchen Zeit. Vielleicht mache ich mir auch einen schönen Tee und... Bestimmt Yogi-Tee. Das geht auch mit normalem. Dann setze ich mich ganz gemütlich vor meinem Apparat. Aha, das ist es also. Ein Apparat. Was für ein Apparat? Ein Aura-Empfänger? Ach was, ein ganz normales Radio. Radio? Und damit empfängt er Radio Ladies First. Im Südwesten. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Starke KLF-Mix. Aber mit meinem Telefon habe ich Probleme. Hier blinkt es ohne Ende, ich kriege aber keinen auf die Leitung. Tut mir leid, ich probiere mal weiter. Hard. 23:36 Uhr zwischendurch. Ich steck's mit dem Telefon. Irgendwer hat das Telefon gehört, es möchte ein Eisbär sein und lässt alles bleiben. Hallo, Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Charlie 2000. Und nämlich jeden Dienstags und Mittwoch. Walking down the street singing snapping her fingers and shuffling her feet singing she looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing Peace. Supersteiger Oldie Mix, The Kings gerade. Jetzt machen wir auch die Stones und dann machen wir was anderes. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. See, don't ever set me free. I always wanna be by your side. Oh, mein Monster Mash. Hey, ja. Hallo, liebe Hörer, heute haben Sie Glück. Wir spielen jetzt für Sie ein ganz besonderes Stück. Wir machen nur Begleitung, Trommel, Klampfe, Bass. Sie müssen dazu singen, das wird ein Riesenspaß. Auch die Morgenmuffel machen heute mal mit. Am Ende dieses Liedes sind alle richtig fit. Atmen Sie tief durch und zwar nicht so knapp. Achtung, fertig, los, jetzt geht die Luzi ab. Genau. Stimmung top, alles klar? Machen wir ein bisschen Deutsche Welle? Ja, okay. Ich glaube, das ist noch eine alte Telefonzelle. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Aha, aha, aha. Thank you. gemacht, es geht voran. Wechselfahren auf Inseln, vergessen macht frei, es geht voran. Skandal auf der Platte. Jetzt schon einiges mitmachen, das hört man schon. Skandal im Sperrbezirk, Spider Murphy. Radio Action, Radio Action. So, 23.50 Uhr. Telefonmäßig tut sich gar nichts gerade bei mir. Auch egal. So, immer kurz vor 12. Wisst ihr, was da los ist? Manta Time. Manta Time. Ich kann ja nicht aus dem Studio heraus, ohne einen Manta-Witz losgeworden zu sein. Okay, also, erster. Welches sind die drei schwierigsten Jahre im Leben eines Manta-Fahrers? Ja, wie ist es? 9. Klasse Hauptschule. You know me though, I say all. I never gonna to take care of all. Keep the jam bumping, get it up. Put your hands up, y'all. And move them, shocking and rocking and housing and moving and gone. Live and kicking, dance my body up. Come on and join me on the dance floor. With Roy, rolling and falling and jacking with more. The beat is pumping, so go. Check the new sound. I will come now, go, go. Ganz kurze Information nochmal, Charlie 2000, kommenden Freitag Scherzheim, kommenden Samstag ab Meier fällt aus. Kein Ersatz, Hurricane ist angesagt. Hier gibt es Mixtime für Nachtschwärmer und als Dreingabe noch ein Mandawitz. Tja, was ist, wenn 5 Mercedes-Benz an der Ampel stehen? Krieg der Sterne. Was ist, wenn 5 Golf an der Ampel stehen? Golfgräse. Was ist, wenn 5 Trabis an der Ampel stehen? Tupperparty. Und was ist, wenn 5 Mandas an der Ampel stehen? Jahresausflug der Sonderschule. Ach, die armen Kerle. Halt bin ich Manta verrückt. Tja, weshalb gibt es jetzt Reifen mit 4 Ventilen für die Manta-Fahrer? Ja, damit die Jungs endlich auch mal einen 16-Ventiler fahren können. Dance all day. Oh, hey, yeah. Lay down the beat so we can party. Check the groove and move your body. Tja, bei Jali geht's in den letzten Minuten rein. Super stark. MC Emma, alle Nachtwärmer gegrüßt von Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Yo, tschüss dann. Bye, everyone. Love, peace, peace, and good music. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wünsch dir doch mal Tanzmusik. Jetzt sind wir alle vergnügt. Genau 0 Uhr, Radio APR und Radio Victoria zur Verkehrslage. A5 Karlsruhe, Basel zwischen Freiburg Süd und Mülheim Neuenburg, Gefahr durch freilaufende Pferde.